5,4 Megahertz. Radio Glasnost. Außer Kontrolle. Unzweifelhaft, es ist Montag und eine Stunde Radio Glasnost liegt vor euch. Schönen guten Abend, am Mikrofon Ilona Marenbach. Die Schlagzeilen des Tages sind ja überall vom Hochwasser bestimmt und wir stürzen uns auch gleich mitten in die Informationsfluten. Während anderen Orten Dämme gebrochen sind, halten die Dämme zwischen Staat und ausreisewilligen Kirchenbesuchern unvermindert stand. Im ersten Teil unserer politischen Wasserstandsberichterstattung befassen wir uns mit den Ereignissen rund um die Sophienkirche und den 6. März. Anschließend wechseln wir zu einem eher alltäglichen Problemfeld, das zu überfluten droht. Es geht um Schwangerschaftsabbruch, schlicht Abtreibung. Vermehrt werden Stimmen laut, die sich gegen die Abtreibungspraxis in der DDR wenden. Und der dritte Teil der Sendung fasst eher regenbogenartig aktuelle Kurzmeldungen zusammen. Auch in den vergangenen 4 Wochen war die große Wetterlage zwischen Staatsführung und Kirchenleitung von einzelnen Tiefausläufern geprägt. Dabei hatte der Monat recht hoffnungsvoll begonnen. Am 3. März traf der Vorsitzende des Evangelischen Kirchenbundes, Landesbischof Laich, mit dem Staatsratsvorsitzenden mit Erich Honecker zusammen. Anlass der Zusammenkunft war der 10. Jahrestag des Grundsatzgespräches zwischen Staat und Kirche. Gegenstand der Zusammenkunft waren unter anderem die Auseinandersetzungen der letzten 3 Monate. Bischof Laich trug dem Staatsratsvorsitzenden die Haltung der Kirchenleitung zu den Konflikten vor und benannte auch gleich die gesellschaftlichen Probleme, die schon bald zu einer Lösung gebracht werden könnten. Er berief sich dabei auf Gespräche, die bereits in den Jahren 86 und 87 zwischen Staatsrat und Kirchenleitung stattgefunden hatten. Ich bitte darum, die geplanten Informationsgespräche in der im Herbst 1987 abgesprochenen Form über Fragen des Wehrdienstes, des Bildungswesens und des Umgangs mit dem Bürger doch noch durchzuführen. Ich bin davon überzeugt, dass die Durchführung eine Art Signalwirkung für die Zukunftserwartung vieler Bürger auslöst. Wir brauchen in Staat und Gesellschaft solche Signalwirkungen für die zukünftige Entwicklung. Diejenigen, die von einem Tag in den anderen leben und hinsichtlich der Zukunftserwartung des Gemeinwesens resignieren, müssen mitgenommen werden auf einem Weg nach vorn. Diejenigen, die sich unruhig nach deutlichen Zukunftserwartungen sehnen, müssen ihre Einsatzbereitschaft innerhalb unserer Gesellschaft einbringen können. Solche Handlungen durch Staat und Gesellschaft mit Signalwirkung auf Zukunftserwartung sind in manchen Bereichen möglich. Eine öffentlich festgestellte Begründungspflicht in Antragsverfahren jeder Art, die das persönliche Leben des Bürgers betreffen, wäre ein Schritt nach vorn. Die Offenlegung des Verfahrens und der Kriterien bei Besuchsreisen wäre ein Schritt nach vorn. Der frühzeitige Versuch der Reintegration von Antragstellern auf Ausbürgerung im Sinne des Dialogs und bei dessen Scheitern die Angabe einer Mindestwartezeit bis zur Ausbürgerung würden Enttäuschungserlebnisse und deren Weitergabe einschränken. Die Einführung eines zivilen Wehrersatzdienstes würde die Frage der Wehrdienstverweigerung erledigen und unter Jugendlichen, auch wenn sie keinen Gebrauch von diesem Ersatzdienst machen, einen starken Impuls für die sozialistische Gesellschaft auslösen. Eine deutliche Aussage über die Chancengleichheit aller Bürger für den Bereich der Volks-, Fach- und Hochschulbildung brächte Öffnung nach vorn. Dialogbereitschaft und der Wille zur Zusammenarbeit mit Bürgern, die von der Sorge um die Erhaltung der Lebensbedingungen der Natur umgetrieben werden, wäre eine Möglichkeit, mit vielen zusammen auf Zukunftsbewahrung hinzuwirken. Das Angebot einiger als seriös geltender Zeitungen westlicher Herkunft in unseren Zeitungsverkaufsstellen würde zu einer differenzierten Beurteilung der Medienlandschaft beitragen. Diese Überlegungen zu Handlungen mit Signalwirkung für die Zukunftserwartung kommen aus der Gesprächserfahrung mit unseren Gemeindemitgliedern. Sie wollen in keiner Weise den Versuch einer Abkehr von der sozialistischen Gesellschaftsform unternehmen. Vielmehr gehen wir davon aus, dass der Sozialismus von seinen Zielen her gesehen keine Schwierigkeiten mit den dargelegten Beispielen hat. Kaum hatte sich jedoch mit diesem Gespräch zwischen Staat und Kirchenleitung ein bisschen Sonnenschein in der Beziehung angedeutet, trübten sich die Verhältnisse 3 Tage später wieder spürbar ein. Beim Gottesdienst in der Sophiengemeinde am 6.3. kam es zu massiven Kontrollen und Festnahmen der Kirchgänger. So überraschend für viele diese Polizeiaktion war, so hatte sie doch eine Vorgeschichte und auch eine... Hildebrand befand sich zurzeit im Urlaub. Inhalt des Gesprächs waren die Vorgänge am 28. Februar 1988, die allgemeine Situation in unserem Land und in unserer Stadt. Das Gespräch war getragen vom beiderseitigen Willen, offen und konstruktiv die Fragen, um die es im Verhältnis um Staat und Kirche geht, gemeinsam, jeder in seinem Bereich und mit seiner Verantwortung zu lösen. Zum Ende des Gesprächs teilte Herr Dr. Musler mit, dass er die Information habe, dass die Sophienkirche am Sonntag, den 6. März 1988, besetzt werden solle. Gemeinsam wurde überlegt, wie diesem Gerücht zu begegnen sei. Dem Vorschlag von Passauer wurde zugestimmt, an diesem Sonntag die Polizei und die Sicherheitskräfte so weit wie möglich zurückzuhalten, damit es nicht wieder durch die massive Präsenz der Sicherheitsorgane zu Anspannungen und Beunruhigung komme. Herr Dr. Musler und Frau Helms gaben beide eine Telefonnummer zur Kenntnis, unter der sie im Bedarfsfall zu erreichen seien. Schon ab etwa 8 Uhr wurden alle Straßen zur Sophienkirche mit Polizei und starkem Aufgebot von Angehörigen der Sicherheitsorgane besetzt. Beitrags von Dr. Leich aus dem Gespräch mit dem Staatsratsvorsitzenden. Außerdem bot der Predigttext aus dem 1. Petrus 1 viele Möglichkeiten, über die Inhalte der Nachfolge Jesu zu sprechen. Der gesamte Gottesdienst verlief ohne die geringste Störung und Unterbrechung. Als vor der Einladung zum Abendmahl die Möglichkeit gegeben wurde, die Kirche auch jetzt schon verlassen zu können, machten etwa 100 Menschen davon Gebrauch. Da viele von ihnen auf der Straße kontrolliert wurden, kam... Herr Stadtrat Hoffmann selbst mit Passauer reden wolle und in den nächsten Tagen einen Termin vereinbaren soll. Die Sophiengemeinde, vertreten durch ihre beiden Gemeindepfarrer, hat am 10. März 1988 beim Bezirksbürgermeister schriftlich Beschwerde eingelegt und wir diese Beschwerde der Gemeinde im Gottesdienst am 13. März 1988 bekannt geben. Wie wir aus Ostberlin erfuhren, zog die Beschwerde der Gemeindepfarrer der Sophienkirche folgende Ereignisse nach sich. Zeugen der Ereignisse vom 6. März wurden von der Polizei und Staatssicherheit zu Verhören geholt. Durch massive Bezugnehmend auf die widersprüchlichen Zeugenaussagen verbat er sich jegliche Kritik und forderte eine Entschuldigung für die Beschwerde der Pfarrer der Sophienkirche. Naja, die Platte war noch nicht ganz eingecued, es macht aber nichts, es geht weiter mit City. Halb und halb von City. Die Sophiengemeinde war nicht die einzige Kirche, bei der es zu Behinderungen von Besuchern kam. So berichtete Bischof Christoph Demke aus Magdeburg letztes Wochenende vor der Synode in Wittenberg von Kontrollen von Gottesdienstbesuchern in der Kirchenprovinz Sachsen. In einem einmütigen Beschluss beklagte die Synode, dass ausreisewillige DDR-Bürger mit psychischem Druck und unter Androhung harter staatlicher Strafmaßnahmen eingeschüchtert und von kirchlichen Veranstaltungen ferngehalten wurden. Auf der mecklenburgischen Synodaltagung in Schwerin erklärte Landesbischof Stier darüber hinaus. Kirche nicht als einen Partner kennengelernt hätte, der zwar nie gefügig, oft genug unbequem, aber auch nie unredlich war, der sich auch in angespannten Situationen an den Grundsatz der Offenheit und Durchschaubarkeit gehalten und die Situation nie aufgeheizt hat. Die Situation war dadurch undurchsichtig geworden, dass in manchen der kirchlichen Friedens- und Umweltgruppen Leute eingewandert waren, die dort ihr eigenes Geschäft, die Ausreise in die BRD, betreiben wollten und dass die Kirche kritischen Gruppen, die keine Beziehung zur Botschaft des Evangeliums hatten und sich darum in ihrem Verhalten und in den Aktionen auch nicht daran gebunden fühlten, unter ihr Dach genommen hatte, weil sie sonst keinen Raum in unserer Gesellschaft hatten. Namentlich durch solche, die durch mehr oder weniger spektakuläre Aktionen ihrem Übersiedlungsbegehren Nachdruck verleihen und den Vorgang der Übersiedlung beschleunigen wollten, gerieten diese Gruppen ins Zwielicht und wurde ihr eigentliches Anliegen entstellt. Offenbar haben inzwischen Differenzierungsvorgänge innerhalb der Gruppen eingesetzt. Es muss Klarheit darüber einziehen, wer einen Übersiedlungsantrag gestellt hat, ist grundsätzlich ungeeignet, in unserem Lande gesellschaftspolitische Anstöße zu geben. Wer dies vorhat, muss hier bleiben und bereit sein, die Folgen mit anderen gemeinsam zu tragen. So mit Recht Landesbischof Laich in seinem Rundbrief vom 01.02.1988. Das bedeutet weder eine Diffamierung der Antragsteller noch eine Rechtfertigung ihrer Behandlung durch staatliche Organe. Aber wir können uns nicht missbrauchen lassen. Was diese kritischen Gruppen an Veränderungen wollen, deckt sich weithin mit dem, was die Kirchen in all den Jahren immer wieder öffentlich ausgesprochen haben. Offenbar werfen diese Gruppen der Kirche vor, sie benenne zwar seit Jahren die Defizite in der Verwirklichung der individuellen Menschenrechte, sie sei zwar für die mündige Mitverantwortung der Bürger, für eine zutreffende Information, für die Förderung menschlicher Kontakte und anderes eingetreten, aber damit lasse sie es eben sein Bewenden haben. Sie tue nichts mehr, wenn sie nichts tut. Aber dadurch komme nichts in Bewegung und darum müssten sie in Aktion treten. Dass sich in den 10 Jahren seit dem Gespräch vom 6. März nichts bewegt habe, trifft so nicht zu. Was die Beziehung zwischen Staat und Kirche auf den Leitungsebenen und auf der Ebene der Gemeinden anbetrifft, so hat sich vieles zum Besseren verändert. Es wäre ausgesprochen undankbar, dies nicht sehen und sich nicht darüber freuen zu wollen. Wir haben in den letzten Jahren ungehindert unsere Gottesdienste feiern, unsere vielfältigen sonstigen Zusammenkünfte halten, Rüstzeiten, Evangelisationen, Kongresse, kirchenmusikalische Veranstaltungen durchführen, Kinder- und Jugendarbeit treiben, eine vielseitige Diakonie üben, unsere ökumenischen Beziehungen im großen Umfang wahrnehmen können. Nicht, ob wir Raum haben, sondern ob wir ihn ausfüllen können, war und ist die Frage. Wenn staatlicherseits die Ausübung von Religion als Normalfall angesehen wird, so zeigt das die gegenüber 1978 veränderte Situation. Dass bestimmte Arbeitszweige der Kirche, Kirchentagsakademie und sozialdiakonische Arbeit noch mit einem gewissen Misstrauen beobachtet werden, braucht dabei nicht verschwiegen zu werden. Im Leben in unserer Gesellschaft hat sich nicht viel verändert. Wir hatten unser tägliches Brot. Dafür hat die Kirche bisher immer Gott gedankt. Die von vielen erhoffte Bewegung in unserer Gesellschaft ist indes ausgeblieben. Zu der von den Kirchen immer wieder angemahnten mündigen Mitbeteiligung der Bürger an der Verantwortung für die Gestaltung unseres gesellschaftlichen Lebens ist es aufs Ganze. Nicht nur dem Ansehen der DDR, sondern zerstören mühsam aufgebautes Vertrauen. Die Kirche wäre jedenfalls schon rein kräftemäßig hoffnungslos überfordert, wenn sie weiterhin auch denen, die dem Evangelium von Jesus Christus fremd oder auch ablehnend gegenüberstehen, das schützende Dach bieten müsste. Die Rolle der Schutzmantelmadonna kann ihr nicht auf Dauer zugemutet werden. Mother von John Lennon läutet ein zum nächsten Thema. Kommen wir jetzt zum deutsch-deutschen Männerbündnis. Sozialismus hin, Kapitalismus her, Dialogbereitschaft rauf und runter. An einem Punkt unterscheiden sich die beiden deutschen Staaten überhaupt nicht. Die Männer vögeln verantwortungslos. Schwangerschaftsverhütung ist alleinige Sache der Frau. Und wenn es dann mal schiefgegangen ist, die Frau in sogenannter guter Hoffnung ist, obwohl sie es gar nicht sein will, bleibt es ihr überlassen, die gute Hoffnung wieder loszuwerden. In der DDR ist dies allerdings um ein Vielfaches leichter als in der Bundesrepublik. Seit 1972 ist es legal, bis zur 12. Woche abzutreiben. Gefordert ist nach dem Gesetz eine selbstständige Entscheidung der Frau, die sie nur vor sich selbst und ihrem Gewissen zu verantworten hat. Allerdings hatte es schon 1972 beim Abstimmungsverhalten der Abgeordneten der DDR-Volkskammer zum neuen Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft eine Sensation gegeben. 14 Abgeordnete, überwiegend von der CDU, stimmten dagegen und 8 enthielten sich der Stimme, wo doch ansonsten Einstimmigkeit praktiziert wird. Evangelische wie katholische Kirche waren von Anfang an gegen die Liberalisierung der Abtreibung. Wohlwissentlich, dass jährlich Tausende von Frauen bei illegalen Abtreibungen umkamen. Das ungeborene Leben steht eben über der Selbstbestimmung der Frau. Punkt, aus, basta. Doch 1972 wurde die Legalisierung allgemein als ein Beitrag zur Gleichberechtigung der Frau verstanden. Etwas, worauf wir hier noch lange warten können. Allerdings ging und geht es nicht nur um die Legalität von Schwangerschaftsabbrüchen, es ging auch um eine breite Sexualaufklärung, damit es erst gar nicht zum Abbruch kommt. Doch während die Zahl der Abbrüche zunahm, ist bis heute die Aufklärung und Verhütung immer noch auf dem Stand von anno dazumal. Und das liegt nicht zuletzt an der verklemmten Sexualmoral, die zum Beispiel Sex unter Jugendlichen verpönt, unter der Bettdecke lässt, wo es dann passiert. Auch im Sozialismus sind die kleinbürgerlichen Wichser in der Überzahl. In letzter Zeit richtet sich die Aufmerksamkeit der Kirchen wieder verschärft auf die Abtreibungsgesetzgebung. Wir verstehen oft nicht, wie die Generationen vor uns den abermillionenfachen Mord an Juden, Ausländern, Zigeunern zulassen konnten und schweigen über den Mord, der tagtäglich in unseren Kliniken geschieht, meinte der Herrnhuter Universitätsdirektor. Und Konsistorialpräsident Stolpe, der sich in letzter Zeit stark für Andersdenkende engagiert hat, vertritt in Sachen Abtreibung, besser Selbstbestimmung der Frau, die altbekannte christliche Position. Verantwortungsbewusstes Leben. Jesus fordert in der Bergpredigt: Häuft keine Schätze, sorget nicht um euer Leben, mäßigt euch, zügelt eure sexuellen Begierden, redet wahr und eindeutig, seht auf eure eigenen Fehler, geht gerecht miteinander um. Das sind Orientierungen auf ein verantwortungsbewusstes Leben, auf Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit im Zusammenleben der Menschen. Konsumorientierung, Umweltzerstörung, Verdrängen der Dritte-Welt-Problematik, leichtfertiges Sexualverhalten mit steigender Scheidungsrate und Tötung ungeborenen Lebens sind Gefährdungen, denen Menschen in der DDR ausgesetzt sind. Sehr zurückhaltend hat sich die evangelische Kirche in der DDR zu sexualethischen Fragen geäußert. Die wichtige Rolle der christlichen Familie wird hervorgehoben. Die Rekordscheidungsraten werden beklagt. Der legalen Homosexualität wird hilflos zugesehen. Die neue Herausforderung AIDS macht bisher an der gesicherten Staatsgrenze Halt. Unverkennbar ist gegenwärtig ein zunehmender Druck der Gemeinschaftskreise und fundamentalistischen Gruppierungen auf die Kirche, zu politischen Fragen Positionen zu beziehen. Die Kirche in der DDR ist auch angefragt, wann sie eindeutig gegen die Freigabe der Schwangerschaftsunterbrechungen Stellung bezieht. Es häufen sich Berichte über leichtfertige Entscheidungen gegen das ungeborene Leben. Die evangelische Kirche wird dringend prüfen müssen, ob sie ihre Mitverantwortung für das Leben als gottesheilige Gabe hier nicht stärker artikulieren muss. Der nuklearen Katastrophe müssen und wollen wir gemeinsam wehren. Aber wir müssen auch nicht tausendfachen stillen Tod Ungeborener vergessen. Es ist ja immer so, dass es hauptsächlich Männer sind, vom Bischof bis zum Arzt, die sich ablehnend zum Thema äußern. Obwohl es gerade Männer sind, die durch ihren sexuellen Leichtsinn überhaupt erst die Situation schaffen. Aber auch aus den Reihen friedensbewegter Frauen sollen in letzter Zeit Stimmen erklungen sein, die sich gegen die Abtreibungspraxis in der DDR wenden. Die steigende Bedeutung der Friedensbewegung sowie die ansonsten engagierte Haltung der Kirche in politischen Fragen wie Demokratisierung, Reisefreiheit und so weiter lässt es notwendig erscheinen, sich auch mit ihrer Politik in Sachen Abtreibung zu befassen. Wir bringen nun zwei Interviews mit zwei Frauen in Ostberlin, die sich kritisch zur gängigen Praxis äußern. Allerdings kritisch in einem anderen Sinne, wie es die Kirche versteht. Wie beurteilst du die Praxis der... gehen ins Krankenhaus, als ob sie sich irgendwo zur Kur fahren, einen Kuraufenthalt machen. Und viele junge Frauen auch, die also wahrscheinlich nie aufgeklärt worden sind über irgendwelche Schwangerschaftsverhütungen, die sich selber auch nie darüber Gedanken gemacht haben. Denn es ist ja so leicht, ins Krankenhaus zu gehen, das wird bezahlt und sie lassen sich halt ein Kind wegbringen und denken wahrscheinlich auch nicht an die Folgen und wundern sich dann eben auch, wie sie dort behandelt werden im Krankenhaus. Und die Frauen, die dort liegen auf dieser Station, werden eben minderwertig behandelt. Das kann man den Ärzten nicht verdenken, denn die machen am Tag also nichts anderes als, ich weiß nicht, wie viel Schwangerschaftsabbrüche, die arbeiten dort also wie am Fließband. Also ich halte es schon für notwendig, dass man das machen kann, dass es auch bezahlt wird, dass die Frau das allein entscheiden soll, aber dass sie zu einer vernünftigen Entscheidung gebracht wird und dass sie vorher, vor allem gerade junge Frauen, dass die vorher über andere Methoden informiert werden. Nun hat ja in der letzten Zeit sich die katholische Kirche sowieso, aber auch haben sich führende Vertreter der evangelischen Kirche, zum Beispiel der Oberkonsistorialpräsident Stolpe, geäußert zu diesem Thema und die haben sich sehr kritisch geäußert zu dieser Tötung ungeborenen Lebens, wie sie es nennen. Und sie haben diese Praktik verglichen mit bestimmten Bedrohungen der Zivilisation. Was würdest du dazu sagen? Also die Kirche ist ja erstmal bekannt dafür, dass sie gegen den Schwangerschaftsabbruch ist. Aber ich denke, dass sie das doch den Frauen überlassen sollten und nicht gerade die Kirchenmänner darüber reden sollten. Und wenn, dann sollten sie es doch so öffentlich machen, dass die Frauen in einen Streit mit ihnen treten können. Im Herbst 87 trug zum Beispiel eine Frau ein Schild, wo drauf stand, schützt das ungeborene Leben. Und eine andere trug ein Schild mit der Aufschrift, Ärzte sagen Nein zum Töten, Frauen sollen Mütter sein. Oder das Transparent, die Abtreibung ist heute der größte Zerstörer des Friedens. Also es sind auch offensichtlich Frauen in der DDR, die etwas gegen die Praxis der Schwangerschaftsunterbrechung haben und sich da öffentlich äußern. Also ich höre das jetzt zum ersten Mal, dass auf dem Olaf-Palme-Friedensmarsch solche Transparente getragen wurden. Und dann wundert mich, dass die Frauen, dass also andere Frauen da überhaupt nicht drauf reagiert haben. Schwangerschaftsunterbrechung ist natürlich ein unsinniges Wort. Es gibt da nichts zu unterbrechen, sondern nur abzubrechen. Kleine Bemerkung am Rande. Wenn gerade junge Frauen scheinbar fließbandmäßig abtreiben, hat dies bestimmt weniger mit ihrem Leichtsinn als mit mangelnder Aufklärung zu tun. Im zweiten Interview geht es mehr um die persönlichen Erfahrungen und Probleme, die mit einer Abtreibung verbunden sind. Du bist schon mal ungewollt schwanger geworden und hast eine Abtreibung machen lassen. Hat dich dieses Ereignis überrascht oder hattest du dich mit der Möglichkeit einer Abtreibung bereits vorher gedanklich beschäftigt? Eine gedankliche Auseinandersetzung ist natürlich vorausgegangen. Ich habe keinerlei Verhütungsmittel eingenommen oder wir beide haben nichts in dieser Richtung benutzt. Und da halte ich es auch für sehr natürlich, dass man sich mit diesem Gedanken auseinandersetzt. Es kam überraschend, aber ich war mir dem Ganzen auch bewusst. Die Entscheidung, eine Abtreibung machen zu lassen, hast du diese Entscheidung allein getroffen oder mit deinem Partner bzw. mit anderen Personen besprochen? Ich habe die Entscheidung alleine getroffen. Die Haltung von meinem Partner war von vornherein klar aus Gesprächen. und habe mich vor dem Abbruch und auch unmittelbar danach mit Frauen zu diesem Thema befragt und unterhalten. Aber die eigentliche Entscheidung kam von mir alleine. Fühltest du dich dann also in dieser Frage vor, während oder nach der Abtreibung allein gelassen? Wusste der männliche Miterzeuger des Kindes überhaupt von deinem Problem? Er wusste 9 Wochen lang nicht von meinem Problem, das auch ganz bewusst. Ich habe ihm dann meine Entscheidung mitgeteilt und wie nicht anders erwartet, hat er sie auch so entgegen oder angenommen. Ich fühlte mich hinterher schon alleingelassen, aber hing damit zusammen, dass ich auf Komplikationen, die dann doch eintraten, nicht so gefasst war und fühlte mich dann irgendwo ja allein. Wie sollten sich denn deiner Meinung nach die Männer in einer solchen Situation anders verhalten, als du es bisher erfahren hast? Ja, ich habe es im Alleingang erfahren und neben mir viele andere Frauen auch. Ich würde mir wünschen, wenn als erstes in der Öffentlichkeit es mehr zu Gesprächen kommen würde zwischen Mann und Frau zu so einem Themen und konkret in einer Partnerschaftsgemeinschaft ruhig der Mann die Frau begleiten sollte bei den Arztgängen, bei den Konsultationen mit der behandelnden Ärztin und auch die Begleitung in die Klinik und mit Teilhaben an diesem Eingriff. In welche Richtung haben eigentlich die Frauenärztin bzw. der Frauenarzt versucht, dich bei deiner Entscheidung zu beeinflussen? Ich hatte mehrere Gespräche mit meiner Frauenärztin, die sehr vertrauensvoll war, die sehr auf mich eingegangen ist und versucht hatte, mir meine Entscheidung in meiner Situation nahezubringen oder auch völlig drauf einzugehen. Eine Beeinflussung in die eine oder die andere Richtung, Abtreibung ja, Abtreibung nein, oder überlegen Sie sich doch nochmal, ist nicht gekommen, ist eine Entscheidung von vornherein akzeptiert worden oder ist sie auch hinterfragt worden? Ich glaube, als Frauenärztin konnte sie sie nicht sofort annehmen. Sie hat mir ihre Argumente dargelegt, ich habe ihr meine aufgezählt und wir haben ein Gespräch daraus entwickelt. Natürlich versuchte sie mich dahin zu bewegen, das Kind auszutragen, aber hat also, nachdem ich mich trotzdem für eine Abtreibung entschieden hat, also mich auch nicht irgendwie minder behandelt oder versucht, mit aller Macht dagegen zu steuern. Sicherlich hat auch eine Rolle gespielt, dass du ja keine Kinder hast bisher. Hat sie dich auch über die Gefahren einer Schwangerschaftsunterbrechung umfassend aufgeklärt? Hast du das Gefühl, dass das passiert ist? Ja, sie hat mich aufgeklärt und hat mich auf alle Komplikationen, die auftreten könnten, hingewiesen. Wie sind deine Erfahrungen gewesen mit der Praxis der Schwangerschaftsunterbrechung in der Klinik dann? Ja, die Praxis sieht nicht so sehr positiv aus. Man kommt hin in die Klinik, man wird als Nummer unter vielen aufgenommen und es ist eine sehr kühle und sehr distanzierte Abfertigung, mehr oder weniger. Und ich glaube, Frauen, die die Entscheidung treffen, ein Kind abtreiben zu lassen, brauchen vielleicht auch gerade in dieser Zeit mal ein freundliches Wort oder dass vielleicht jemand ein bisschen näher auf sie eingeht. Wie beurteilst du denn grundsätzlich die Praxis der Schwangerschaftsunterbrechung in der DDR, dass es so einfach möglich ist, relativ ohne größere gesetzliche Hürden oder gar keine gesetzliche Hürden? Wie beurteilst du das? Ich kann es nur befürworten, dass die Frau selber entscheiden kann, trage ich ein Kind aus oder nicht. Allerdings kann ich nur appellieren, dass sich jede Frau über diese Frage oder mit dieser Frage sehr stark auseinandersetzen sollte. Von Kirchenfunktionären, aber auch von Frauen in der DDR wird ja in letzter Zeit die Abtreibungspraxis heftig kritisiert, als Tötung ungeborenen Lebens bezeichnet und gleichgesetzt mit der Atomkriegsgefahr, der Umweltzerstörung oder der Konsumorientierung. Was sagst du dazu? Diese Zivilisationsgefährdung und die Abtreibung eines Kindes sind für mich nicht gleichzusetzen. Für mich ist es ganz wichtig und ich sehe es als große Errungenschaft der Frauen in der DDR an uns selber zu entscheiden, möchten wir ein Kind in diese Welt setzen oder nicht. Ich glaube, und ich spreche hier für mich, habe mir diese Frage lange und genau durchdacht und habe verantwortungsvoll entschieden. Verantwortungslos hingegen sind für mich diejenigen, die mit beitragen zu einer Hochrüstung oder zu einer Umweltzerstörung, und ich wehre mich einfach dagegen, mit ihnen gleichgesetzt zu werden oder auf eine Stufe gebracht zu werden, indem ich mich entschieden habe, ein Kind abzutreiben. Ganz wichtig, dass ich nicht nur Kirchenmänner dazu äußern, sondern das Thema sollte doch ruhig noch breiter in die Diskussion auch in Kirchenkreisen aufgenommen werden, dass sich auch dort mehr Frauen dazu äußern und ihre Haltung darlegen. Die industrielle Abfertigung einer Abtreibung und die desinteressierte Haltung von Männern sind Tatsachen, mit denen sich Frauen herumschlagen müssen. Das trifft sich dann ganz fatal mit den Forderungen der Kirchen. Wir denken, dass es noch eine Menge dazu zu sagen gibt und betrachten diese beiden Interviews als Einstieg in eine breite Diskussion zum Thema Abtreibung. Mit Change It können wir jetzt leider nicht mehr ganz ausspielen. Die Zeit rinnt uns dahin. Nach den beiden Schwerpunktthemen haben wir noch ein paar Meldungen zusammengetragen. Dresden. Das Stadtbezirksgericht Dresden hat... einen Preis verliehen. Für sein Buch Perestroika, die zweite russische Revolution, eine neue Politik für Europa und die Welt, erhält er den Preis für das politische Buch des Jahres. Die Preisverleihung findet am 10. Mai statt. Ob Herr Gorbatschow anwesend sein wird, konnten wir noch nicht erfahren. Wien. Mehr als 400 Teilnehmer aus der Sowjetunion, der DDR, der Tschechoslowakei, Ungarn, Polen und Jugoslawien haben einen gemeinsamen Appell für die Anerkennung des Rechts auf Wehrdienstverweigerung veröffentlicht. Sollen gefälschte DDR-Reisepässe im Umlauf sein, mit denen sich abgebrannte Kreuzberger das jährliche Begrüßungsgeld in Höhe von 100 D-Mark erschleichen. Darin sieht ADN eine Belastung des deutsch-deutschen Reiseverkehrs. Quelle dieser Belastung ist Erwin. Erwin ist ein sogenanntes Nachrichtenloch, das sich bei westlichen Medien in der Ferienzeit ausbreitet, so auch bei der Westberliner Taz. Die Taz druckte also ein Interview mit eben Erwin ab, in dem er vom angeblichen Handel mit den Pässen plauderte und alle anderen Medien von Nachrichtenagenturen bis hin zum ND fielen darauf herein. Berlin, kooperierte Menschenrechte. Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zwischen jener Bedingungen, unter denen der Mensch als Mensch leben könne. Dies sagte er auf einer Konferenz über die Politik des Sozialismus zur Verwirklichung der Menschenrechte, an der Parteidelegationen aus 11 sozialistischen Ländern teilnahmen. Und zum letzten Mal Berlin. Die Umweltbibliothek hat einen Aufruf an westliche Gewerkschaften. Südafrikanischen Kollegen zu retten. Um der Apartheid ein Ende zu machen, fordern wir euch auf, mit entschlossenen Aktionen den Wirtschaftsboykott Südafrikas, den Abbruch der Kreditvergabe und aller diplomatischen Beziehungen bei euren Regierungen durchzusetzen. Und wie immer zum Schluss die Tipps. Am selben Ort, im Haus der sowjetischen Wissenschaft und Kultur, geht es am 4.4. um den Umweltschutz in der UdSSR als System staatlicher und gesellschaftlicher Maßnahmen von 15 bis 17 Uhr. Einen Tag darauf, am 5. April, findet wieder das Vorbereitungstreffen der Berliner Friedenswerkstatt 88 statt. Die Friedenswerkstatt... um die Tätigkeit der sowjetischen Gewerkschaften bei der Erfüllung der Beschlüsse des 28. Gewerkschaftskongresses der UdSSR unter den Bedingungen der Umgestaltung. Das Haus der sowjetischen Wissenschaft und Kultur ist in der Friedrichstraße. 7. April um 19.30 Uhr, die andere Realität, Avantgarde in der DDR. Ein Vortrag von Christoph Tanner. Das war's mal wieder mit der Glasnost-Sendung vom März. Die nächste Glasnost-Sendung ist am 25. April zu hören. Redaktion und Aufnahmeleitung hatten Dieter Rolf. Die Technik fuhr Susi Werlin. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilona Marenbach.